Die traurige Geschichte von Friedrich dem Großen. Nach einem Romanfragment von Heinrich Mann. Für den Funk eingerichtet von Barbara Plensart. Exerzierplatz in Potsdam. Es ist früher Morgen. Anwesend sind Friedrich Wilhelm I., König von Preußen, sein Sohn Friedrich, der Kronprinz, Fürst Leopold von Anhalt-Dessau, genannt der alte Dessauer. Das Regiment der königlichen Leibgrenadiere, der langen Kerle, exerziert. 87, 88, 89, Friedrich, mitzählen. 90, 91. Deutsch geredet! Je vous demande mille fois pardon, mon cher Papa. Nix, cher Papa. Für euch bin ich der König. Zu viel. 95, 96, 97, 98, 99. Ich will mit dem Regiment vor eurer Majestät defilieren. 101. Faites-moi. Lern eher zuerst sich gerade halten. Meine Offiziers sind keine krummen Hunde. 119. 120. Mitzählen. 121. 22. 23. 124. Der Flügelmann ist mein Schoßkind. Anhalt. Wir entführten ihn in Polen vom Jahrmarkt weg. Hat mich nichts gekostet. Ein Schaubudenriese. 30. Schwer zu drillen. 31. Je länger einer ist, umso schlaffer ist er. Den Drill meiner Infanterie, Anhalt, habt ihr erfunden. Ein Bastard meines Hauses muss auch zu etwas taugen. Na, die Beine gestreckt, Kerl. Oder will er prügeln? Schlecht bei Laune. Die Majestät hat den Sinn meines neuen Drills nicht begriffen. Ich auch nicht. Hoheit, ihr werdet noch einsehen, dass der preußischen Infanterie schon heute keiner mehr gewachsen ist. Ich nehme euren Drill als Degradierung der menschlichen Natur an. Nehmt euch in Acht, Hoheit. Ein anderer als ihr könnte besser verstehen, wozu der König von Preußen bestimmt ist. Der Bastard droht dem Kronprinzen. Ein Scherz. Und zwei und drei und vier. Und da fehlt einer. Der Türke. Ela. Leutnant. Ja, ihn meine ich. Majestät. Was hat er mit meinem Türken gemacht? Antwort er. Ein preußischer Offizier und kein Freimut. Das wäre... So schlagt ihn doch, schlagt ihn. Melde eure Majestät gehorsamst. Kerl desertiert, schon wieder eingefangen, liegt im Eisen. Was Eisen? Der Professor den herschaffen. Zu Befehl, Majestät. Ich will der Einzige sein, den der König nicht vor die Leute schlägt. Anhalt! Was ist los, Sieher? Nicht zufrieden, euer Sieher. Ihr lasst mir meine langen Kerls weglaufen. Ich pfeife auf euren Türken. C'est vous que je mettrai dans le fer. Mich? In Eisen legen, den berühmten Feldherrn? Ein grober Scherz wie die euren. Ein berühmter Feldherr werde ich auch sein. Nichts leichter als das. Du türkische Kanaille! Weißt du auch nur, was du mich kostest? 8000 Taler! 8 Fuß länger hast du! Den Fuß zu 1000 Taler! Na, Schurke! Meld untertänig, Majestät, der Klotz versteht kein Wort. Ich will ihn lernen. Profoss! Zu Befehl! 25 auf den Rücken! Nach der Exekution wird er ein guter Preuße sein. 5! 6! 7! Meld untertänig! Er ist der Stärke gewöhnt! Die Türken sind eine barbarische Nation! Stärke! Ah! Aufhalten! Profoss! Ist schade um den Kerl! Meine 8000 Taler! Habt ihr das gut gesehen, Hoheit? Ja, freilich. Die Türken sind eine barbarische Nation. Der König in seiner Hauptstadt Berlin. Er geht ohne Begleitung in der Mitte der Straße. Er trägt Uniform, wie immer. Eine Karosse, der er nicht ausweicht, hält an. Ihr entsteigt Graf Seckendorff, der Gesandte des deutschen Kaisers in Wien. Seckendorff. Und immer in noblen Kleidern. Bei mir distinguiert man sich durch die Uniform. Hier ist nicht Wien. Der Kaiser kleidet sich nicht militärisch, aber er ist früh auf, wie Eure Majestät. Ich habe schon 2 Stunden meine Garde exerziert. Eure Majestät gehen ohne Bedeckung. Es wird wohl vergeblich sein, wenn ich euch meine Heiducken anbiete. Eure Heiducken? Kennt ihr wohl die Zahl meiner Soldaten? 80.000. Eurer Majestät gebührt es, die schöne Zahl auszusprechen. Sonst hätte ich es gekonnt. Ihr fahrt durch meine Hauptstadt und spioniert mich aus, Herr Diplomat. Ja, das ist mein Metier. Missgünstig sind wir alle. Der Kaiser in Wien. Hat er wohl 80.000 Mann gegen die Türken? Der König von Preußen wird dafür hoch geachtet. Geachtet. Der Kaiser lässt meine Werber arretieren. Wo ich keine Truppen habe, da demütigt ihr mich. Es müssen noch mehr Soldaten sein. Jeder Preuße ein Soldat. Wenn Eure Majestät gestatten, es sind bereits mehr als ratsam. Ha, sag ich es doch. Ich bin euch zu stark. Preußen hat 2 Millionen Untertanen. Die kaiserlichen Erbländer zählen 20 Millionen. 80.000 Soldaten muss der römische Kaiser nicht unterhalten. Man wird sehen, ob er muss. Was möchte ich dem Wiener Hof? Dass der König von Preußen eine Gefahr ist? Na, eher noch, der Mann hat den Verstand verloren. Hallo! Inzwischen haben alle Passanten sich die Häuser entlang an dem König vorbeigedrückt. Als die Nächsten ihn kommen sehen, setzen sie sich in Trab. Eder! Was hat er gestohlen? Ich bin ein ehrlicher Kaufmann, halten zu Gnaden, Majestät. Er hat ein böses Gewissen. Das Haus ist mein, worin ich mein Geschäft betreibe. Mit einem honetten Herzen fürchtet er seinen König nicht. Lieben sollt ihr mich! Was treibt sie sich herum? Damit sie es merkt, eine anständige Frau gehört ins Haus. Majestät, holt wohl auch das Essen für eure Kinderchen ein. Mach lieber noch eins. Ich will Rekruten haben. Sie, stillgestanden, kennt sie ihren König nicht? Na drum eben. Mit mir sieht er sich vor. Ich hab brave Fäuste. Du hast brave Schenkel. Ah, soll ich die Prügelmajestät von der Seite kennen? Auch recht. Dreiste Kuhmarkt. Rekruten will ich von dir haben. Na, immer drauf los. Du und einer von meinen langen Kerls. Das gibt Großvieh. Ich hab schon einen Liebsten. Ich hab sogar 2. Maul halten! Kannst du lesen? Maul halten! Ja, der Flügelmann von meiner langen Kerls soll Überbringerin als christliches Eheweib kriegen. Punkt. Unterschrift. Friedrich Wilhelm. Hier. Was ist denn das? Das geht sie einen Dreck an. Ordre parieren. Am Schlagbaum in Potsdam übergibt sie den Wisch dem Kommandanten. Schulterz, Gewehr, Marsch! Das war heute Morgen meine beste Aktion für den Staat Preußen. Der Dussel von König. Großvieh. Ja. im Berliner Schloss. Der König schreitet die Wache ab, indes die königliche Familie mit dem Essen wartet. Dem Kerl fehlt ein Gamaschenknopf. Ins Prison mit dem Hauptmann! Majestät, der Knopf war da. Der andere Kerl drüber auf Boschte hat den Knopf gestohlen. Wo ist mein Knopf? Ordnung will ich haben! Zucht! Majestät, ich weiß genau, der Knopf war da. Der Kerl sollte ich melden. Das ist kein Soldat, der seinen König betrügt. Her mit dem Knopf. Ins Prison die ganze Bagage! Im königlichen Speisezimmer. Die Königin Sophie Dorothée, Kronprinz Friedrich, Prinzessin Wilhelmine, der Prinzenerzieher Durand, Lakaien. Ihr habt den Kerl mit dem Knopf versteckt! Hurewes hier. Soll ich euch ein Beruhigungsmittel geben? Vergiften wollt ihr mich? Ha, schöne Worte, französischer Vergift. Vom Haus Hannover. Sir, Haus Hannover regiert nicht nur Großbritannien. Wir sind auch in Deutschland die ersten Edelleute. Hoheitsvolle Olympia. Ich bin euer Getreuer. Euer bester Teil ist der Gehorsam. Wer befehlen will, muss gehorchen können. Wir gehen dann zu Tische. Akkommodiert euch! Eure Formen werden immer olympischer. Ah. Mir ist es recht so. Und bei 12 Kindern soll es für euch gewiss nicht bleiben. C'est sa façon d'être galant. Ihr habt Glück, dass er nicht versteht. Aber ihr versteht doch besser als ich, Dion. Still doch, Hoheit. Die Majestäten reden frei von der Leber. Benahm man sich bei Marschall Turenne vornehmer als hier? Doch diente mein Vater als Erzieher, nicht ich. Schweinebauch mit Rüben. Dazu ein kräftiger Schluck Bier. Soldatenkost. Mein Geschmack ist es nicht. Wir spielen Kaserne, wer schneller austrinkt. Prinzessin. Ich folge meinem königlichen Vater. Er ist das Muster der guten Gesellschaft. Was redet der Junge? Hat er was gegen mich? Er bewundert den König. Will ich mir ausgebeten haben. Ich habe kalte Füße. Wenn es nach euch ginge, speisten wir in dem Prunksaal. Störeier, Wildbrettpastete. Bildet es euch ein. Eine Idee, liebe Schwester. Wir essen nachher noch einmal. In dem silbernen Kabinett. Die Kaviar werden wir uns einbilden. Aber wir haben das silberne Kabinett. Da, aufessen. Dass du ein starker Soldat wirst. Gnade, lieber Papa. Der Schweinebauch will nicht hinunter in den Main. Du Lumme willst nicht. Marsch in die Ecke. Der Kronprinz ist kein Kind mehr. Einen Offizier in die Ecke stellen. Da habt ihr den Komödianten, der tut es wirklich. Mache sich fort auf sein Zimmer. Herr Offizier, er hat Stubenarrest. Adieu, madame. Je suis déshonoré. Er wird tragisch. Schnell, Monsieur de Dion. Ja. Surveillez votre élève. Seine Hoheit hat zu viel Fantasie. Die Prinzessin wird euch begleiten. An allem habt ihr die Schuld. An unserem charmanten Familienleben. Mit deinen zierlichen Sitten. Das Mädchen geht in Seide. Sogar den Jungen möchtest du kleiden nach dem Geschmack der Welt. Wir leben in der Welt. In Preußen leben wir. Dem Mädchen gehört Baumwolle, dem Jungen zweierlei Tuch. Und durchgescheuerte Ärmel. Seines Königs Rock ist immer der Beste. Er verachtet meine Kost, macht Ausgaben, schon im kindischen Alter, redet Französisch. Wie will das werden? Die deutschen Kleinfürsten äffen alle den Hof von Frankreich nach, ruinieren ihre Staaten und werden ausgelacht. Ich bin mir zu gut dazu. Bin auch kein Kleinfürst. Die Untertanen eurer Majestät müssen doppelt zahlen für eure viel zu große Armee. Gekämpft habt ihr noch nie. Man lacht über eure Eitelkeiten. Der Ton des Hauses Hannover. Aber gut. Was hat der Kurfürst von Hannover denn von seinem England? Wo er König ist, muss kriechen vor seinem Parlament. Ich bin allein der Herr in meinem Preußen. Der Kaiser respektiert mich. Aber dein Hannover hätte mich gern aus dem Weg. Ich leide an verdächtigen Magenbeschwerden. Sag nicht noch einmal, dass ihr Gift bekommt. Ich liebe euch mitsamt euren Pockennarben, aber gebt wohl Acht. Ihr seid in Wirklichkeit das Haus Borgia, wo der Vater den eigenen Bruder vergiftet. Was? Welch ein Haus? Verstehe schon. Eure hannoversche Bildung. Ihr erinnert mich, dass ich ein ordinärer Kerl bin. Ihr habt recht. Werdet jetzt nur nicht demütig. Demut ist christlich. Und wenn es mir gefällt, so demütige ich mich vor meinem Schöpfer und seinem dicken Geschöpf. Ich bin euer Kuhknecht. Diese elende Demut immer, wenn jetzt der Junge noch in der Ecke stünde. Was? Wer? Der Junge? Verruchtes Weib intrigiert gegen mich beim Erben der Krone Preußens. Oh, hätte ich doch nie einen Sohn gezeugt! Ihn nie in die Ecke gestellt! Das kommt nicht wieder vor. Ich schwöre. Alles soll anders werden. Und der Kronprinz, ein Mann, fort mit den Büchern. Und mit dem verdammten Franzosen, der sie ihm zusteckt. Wer berufen ist, mein Preußen zu regieren, schuldet alle seine Zeit den Militärwissenschaften. Und was übrig bleibt, der Erkenntnis Gottes. Sir, ihr plant Veränderung? Sind schon beschlossen. Das Zimmer des Kronprinzen unter dem Dach. Im Licht des Mansardenfensters ein Tisch mit plump geschweiften Füßen. Darauf zwei Leuchter und das Schreibzeug. Am Boden Bücher. Eine Tapetentür wird verdeckt von dem Bildnis des Königs. Ce séjour convient au malheureux. Va, laisse-moi le soin de mes destins affreux. Das spricht der Diener. Eld Ödipus ist weniger verzweifelt. Und sag mir, ob der Götter unmenschlicher Grimm, der dieses Volk so schlug, verschont die Königin. Klingt auch nicht eben herzhaft. Nein, Dion. In einer Tragödie vermag der Mut nichts gegen das Verhängnis. Dieser Voltaire kennt uns junge, stolze Fürsten gut. Wir behalten die Pantinen an, bis dass wir in den Mord sacken. Hoheit, was für ein Deutsch. Fuhrknechtsdeutsch. Habet dem Deutschen nicht weitergebracht. Ein König, der mein Zögling war, wird seinen Untertanen und seinen Feinden auf Deutsch gebieten müssen. Meine Untertanen, flenn mal bloß. Meine Feinde werden Voltaire gelesen haben, wie ich. Der Sprache und dem Herzen nach, je suis français. Glaubt ihr, dass der 14. Ludwig diese Leuchte der Mit- und Nachwelt geworden wäre, hätte er nicht sein Französisch gehabt? Sein Französisch? Mir dienen dieselben Meister. Corneille, Racine, Molière und mehr als sie Voltaire, der steckt sie alle in die Tasche. Daran zweifelt niemand. Der Ruhm. Der literarische oder der militärische? Ich habe die Wahl. Ich fühle, dass ich beides könnte. Verse machen wie Voltaire und Schlachten gewinnen wie Prinz Eugen. Warum nicht den einen wie den anderen Ruhm? Pardon, Hoheit. Der König hat mir befohlen, euch nicht das Leben der großen Männer zu lehren, sondern den Willen Gottes in der Geschichte. Den Willen Gottes? Gott interessiert sich nicht für unsere Angelegenheiten. Ich bin ihm so gleichgültig wie Prinz Eugen. Kein Gott hilft uns, wenn nicht unser fürstliches Blut uns berechtigt, Empörer zu sein. Empörer auch gegen die eigene Natur, die uns nicht zum Soldaten geschaffen hat, wie Prinz Eugen. Er wurde ein großer Feldherr aus Rache. Aus Rache? An der eigenen Natur, die ihm hinderlich war. Er ging krumm und sah schlecht zu Pferde. Ihr sprecht gar nicht mehr wie ein Fuhrknecht. Ich spreche zum König, der mich nicht ausreden ließe, wäre er hier. So muss sein Bildnis mich hören. Armer Junge. Mon petit frère, das Leben des Prinzen Eugen, alle Bände sind angekommen. Dion, für diesen Schatz hab ich gespart und gedarbt. Nicht doch. Graf Seckendorf hat sie bezahlt, wie eure seidenen Röcke. glücklicher Prinz. Mit euren großen Träumen wohnt ihr hier unter dem Dach. Ihr seid arm, ein Sklave. An eurem Rücken haftet die verhasste blaue Uniform, euer Sterbekittel. Meine Bücher müssen versteckt sein. Mein Freund de Jong trägt sie mir heimlich zu. Unsere Musik, mein Bruder. Eure Laute. Eure Flöte. Es wird noch mein Verderben sein, dass ich euch liebe, Hoheit. Das Zimmer des Königs. Es enthält keine Bücher, aber Waffen und Tabakspfeifen. Auf dem Schreibtisch die Puppe eines großen Grenadiers. Der König, Friedrich, Graf Finkenstein, Oberst Kalkstein. Ihr Herren, das importanteste Geschäft von der Welt ist die Erziehung des Kronprinzen von Preußen. Nicht wegen eines dummen Jungen, der vor Gott keinen Taler gilt, ihr auch nicht Graf Finkenstein, desgleichen ihr Oberst Kalkstein. Euer König ist deren höchstens zwei wert. Die Majestät unterschätzt sich. Gott legt gewiss noch einen dazu. Allein der Staat Preußen ist in den Augen des Ewigen unbezahlbar. Soll den Menschen diesem Lumpenpack bei Gott noch viel zu schaffen machen. Gebt Acht, dass ihr nicht lästert. Racker, willst mich lehren? Oh! Ihr schlagt einen preußischen Offizier! Da seht ihr, Herren, was ihr an dem Bengel zu tun habt. Seinen Bauernhochmut brechen, ihm austreiben die Faulheit und das heuchlerische Wesen. Die Würde ist in der Armut. Er soll kein Geld haben. Auch Prügel nicht mehr. Diese eben waren die letzten. Dass Gott mir beistehe gegen mein zorniges Gemüt. Hoheit, von seiner Majestät bestellt bin ich von Stund an euer Gouverneur. Ich mit gnädiger Erlaubnis euer Sous-Gouverneur. Ihr fangt gut an, Kalkstein. Gnädige Erlaubnis von dem Bankard. Die Stunde ist wohl feierlich, da mein Sohn und Nachfolger aus den Händen von Weibern und Schulmeistern übergeht in die Zucht von Soldaten. Comment? Mon ami de Jong? Und meine geliebte Schwester? Mach dich auf große Veränderungen gefasst. Viel Ehre, Majestät. Untertänigen Dank. Die Strenge eurer Majestät rechne ich mir zur Ehre an und empfange eure Schläge als Gnadenbeweis. Gut. So viel Wohlredenheit bei so zarten Jahren. Woher hat er das? Von mir nicht. Ich bin geradezu. Von meiner alten Kindererzieherin, die schon die eure war. Sie lehrte euch wie mich das Montion und die Regel de la Bonne Société. Ich glaube, der Fuchs will mich schon wieder lehren. Von hier wird stracks in die Predigt gegangen. Gottesfurcht, merkt es, ihr Herren, ist, was einem absoluten Fürsten frommt. Er müsste sonst entarten zum Ungeheuer. Eure Hauptaufgabe aber bleibt, die wahre Liebe zum Soldatenstande in ihm zu erwecken. Nichts auf der Welt kann einem Prinzen Ruhm und Ehre geben als der Degen. Es lebe unser König! Seid unbesorgt! Ich lebe meine Zeit. Fragt sich, ob wir es lohnen. Die Zeit und ich. Der Kaiser hat mir die Herzogtümer Jülich und Berg versprochen. Ich fühle, dass er mich betrügen wird und kann's nicht hindern. Wer wird mir nachsprechen? Preußen über alles. Und wird es wahrmachen mit meiner Armee. Der Strax zum Gottesdienst. Hofprediger Herr Neutenius soll uns gesunde Wahrheiten ins Maul geben. Schloss Wusterhausen. Der Sommersitz des Königs. Ein Haus in trauriger Gegend. Unübersichtlich durch Anbauten aus verschiedenen Zeiten und sehr verwahrlost. Angazia? Sia. Engagement? Scandalio. Schritt. Scandalio. Batuta. Stoß. Lied. Tja. Der Kronprinz wird niemals ein guter Fechter sein. Wozu muss der junge Herr den Degen führen? Kein Mensch wird wagen, ihn herauszufordern. Kalkstein, dasselbe habt ihr über die Wissenschaft gesagt. Niemand wird ihn nach Horaz oder den Logarithmen fragen. Aber er wird ein unwissender Schwätzer bleiben. Wenn er doch Esprit hat und sensibel ist. Mehr verlangen weder sein Stand noch dieses Zeitalter. Falschheit verlangen sie. Und sein Gemüt ist harmlos. Meint ihr? Neulich kommt der General Pannewitz aus dem Haus. Er schwankt und schreit nach seinem Pferd. Da befiehlt unser junger Herr, ihm die Steigbügel doch recht hoch zu schnallen. Und wie der alte Säufer aufsteigt, so steigt er auf der anderen Seite gleich wieder ab und fällt ins Wasser dieses Grabens. In diesen stinkenden Schlamm? Ja. Nun ja, ein harmloser Scherz. Da, und sieht hin, wie er jetzt den Kadetten umarmt. Der hätte ihm den Degen ins Herz gestoßen, wenn die Spitze nicht umwickelt wäre. Dafür umarmt er seinen Gegner, eitel wie er ist. Ihr könnt dann gehen, mon ami. Nein, Finkenstein, er lernt seine Lektion. Seine Feinde zu umarmen. Königliche Hoheit, diese Art von Betragen hätten wir euch gelehrt. Moralische Sentenzien und brandenburgische Geschichte. Mit Erfolg, ihr Herren. Ich überzeugte mich inzwischen selbst, dass alles wahr ist. Geschichte und Moral. Der Mann in Holland, der den König verleumdet hatte, wurde mit listigen Versprechungen endlich doch nach Preußen gelockt, wurde gegen alles Recht gestäubt und an den Galgen gehängt. Das war weise. Es war nach der Religion. Fragt jeden Prediger. Ich werde die Richter fragen, wie teuer ihre Urteile sind. Sie geben sie billig. Den Generalfiskal Katsch will ich fragen, den Günstling des ehrenwerten Grumko. Ein bestochener Minister, aber bei seiner Majestät in unerschütterlichen Gnaden. Nehmt euch in Acht, Hoheit. Moral kann sich nicht jeder erlauben. Man müsste denn ein Fürst sein. Wie der Kaiser, der uns demütigt. Der den König von Preußen um die versprochenen Herzogtümer prellt. Wie der König selbst, wenn er bezahlte Spione bei der Königin unterhält und sie bei ihm... Unsere Pflicht wäre es, der Majestät eure frevelhaften Worte anzuzeigen. Damit brächtet ihr euch selbst auf die Festung Spandau. Daher werdet ihr schweigen. Wir könnten es auch arrangieren, dass wir in die allerhöchste Gunst kommen. Und ich nach Spandau. Da seht ihr, wer ihr seid. Nur Männer, die sich mit dem Leben abfinden. Gewiss keine Schurken. Ein rechtes Glück, dass seine Majestät die Erziehung des Kronprinzen für beendet erklärt hat. Von jetzt an studiert eure Hoheit keine moralischen Sentenzien mehr, nur noch Kriegswissenschaften. Das ist Morallehre. Zum Gebrauch der Fürsten. Ich will sie lernen, die Kriegswissenschaften. Er beherrscht seine Lektion. Hoheit! Die Kriegswissenschaft ist für ein gekröntes Haupt noch das Rechtschaffenste, was es zu lernen gibt. Die Strategie ist doch einzig. Die Feinde ebenso wie die Freunde täuschen. Sie ist die Kunst, überall der Pfiffigere zu sein. Ich hasse dieses erbärmliche Schloss. Diese elende Gegend, die nach Morast stinkt. Kein Garten, sich mit Freunden darin zu ergehen. Und wo wären Freunde? Ein einzelner verkümmerter Baum. Die Herren verrichten ihr Bedürfnis drunter, die Damen, glaube ich, auch. Ein schöner Hof. Und der König? Hatte gestern Treibjacht. Er hat heute Treibjacht. Er wird morgen Treibjacht haben. Keine Zuflucht bleibt mir. Wenn ich mich krank stelle, um heimlich die Philosophen zu lesen, finde ich das Versteck, wo die Bücher waren, leer. Spione überall. Und immer zugeschrieben. Treibjacht. Ich sagte es bereits. Ein Zimmer im Schloss Wusterhausen. Geborstene Wände, schadhafte Täfelung. Als einziger Schmuck ein paar Zinnteller. Du hast mich um das englische Bündnis betrogen! Schlagt sie nicht! Sie kann nicht dafür! Mein Oheim von England überlegt doch noch! Wir sind ihm so schlecht, dass mir, dem König von Preußen. Und du hast mir die Schande zugezogen. Ihr braucht das englische Bündnis gegen den Kaiser. Ich kann auch mit dem Kaiser gehen. Meine 80.000 Soldaten sind kein Pappenstiel. Die preußische Armee gibt in Europa den Ausschlag. Sehr. Der Krieg ist gegen eure Natur. Ihr wütet nur gern im eigenen Haus. Madame, euer Hochmut, eure englische Verwandtschaft werden es dahin bringen, dass ich mich gegen euch vergesse. Nur eurer Korpulenz verdankt ihr meine Schonung. Nicht eurer Selbstachtung? Den beiden Stühlen, die ihr benötigt. Was wollt ihr denn von mir? Dem Kronprinzen wenigstens ist die Prinzessin von Großbritannien zugesagt. Das giftet mich am meisten. Die Prinzessin soll ich nehmen. Meine Tochter schlägt man aus. Kanaille, wenn du nicht bocklich wirst. Ich bin nicht bocklich. Wo ist denn das Mädchen bocklich? Pour l'amour de Dieu. Du hast missfallen. Man hat nach London schlecht über dich berichtet. Ach, wo ist die Prinzessin bucklig? Ich bin nicht mehr gesund. Ich bin nicht mehr gesund. Und diese Frauenzimmer töten mich. Mitleid, Majestät, ich kann nichts dafür. Du hast mir um das englische Bündnis betrogen. Du willst den Wales ja gar nicht. Du bist verliebt in den Markgrafen von Schwedt, der mir meinen Thron stehlen soll, wenn ich tot bin. Das ist nicht wahr, ich schwöre. Sire, ist euch auch wohl. Ihr glaubt, dass eure eigene Tochter euch entthronen will. Wischt euch die Augen und seht ihr Elend an. Auf! Ich will nicht haben, dass eine Prinzessin vom Hause Brandenburg sich vor meinen Füßen wälzt. Ah, schon bereut ihr. Fehlt nur, dass ihr Buße tut und alles eurem geliebten Minister Grumko beichtet. Der meint es gut. Ihr nicht. Euer Ehrgeiz nach den englischen Heiraten verwickelt mich in die schrecklichsten Staatsintrigen. Verdammt bin ich auf diesen Baum angewachsen. Meine arme Schwester. Unglücklicher Prinz, durch eure Feigheit sind euch die Hände gebunden. Und wenn es wahr wäre, der Markgraf von Schwedt ist ein hübscher Kerl. Wie auch immer, der Thron, auf den man es absieht, ist meiner Bonsang. Meine ist die Krone Preußens. Unterdessen ist Grumko unbemerkt bis in die Nähe des Baumes gelangt, auf dem Friedrich sitzt. Er sieht von unten hinauf. Grumko! Sache eines Ministers ist es, an den Türen zu horchen. Warum nicht bei einem Misthaufen? Eure Hoheit entscheidet selbst, ob dasselbe auch dem Kronprinzen ziemt. Nein, es ist kein anständiges Verfahren und kaum ein königliches. Aber ich tue es! Ihre Majestät, die Königin wird der Prinzessin nun geheime Briefe aus London vorlesen. Die habe ich als erster gekannt. Herr von Grumko, ihr verletzt nicht nur den Anstand, ihr handelt gewissenlos. Mhm. Das Staatsinteresse verbietet mir, auf mein Gewissen zu achten. Eure Hoheit werden selbst die Erfahrung machen, wenig Gewissen, viel Erfolg. Gar kein Gewissen, ein großer Mann. Was stand in den Briefen? Voilà. Der König Georg von England sähe die doppelte Verlobung mit Haus Brandenburg, einer Macht zweiten Ranges, für eine passable Herablassung an. Preußen eine Macht zweiten Ranges? Ich dachte mir, dass die Nachricht euch kränken würde. Den König desgleichen. Daher wird die Königin sie ihm vorenthalten. Liebster Grumko, Sie verpflichten mich. Dass es noch Menschen gibt, denen ich trauen darf. Wenige, Hoheit, wenige. Vielleicht bin ich sogar der Einzige. Eure königliche Mutter wird auch verschweigen, was ihre Tante von England außerdem schreibt. Schnell, was ist es? Unsere Bedingung, dass ihr mit Prinzessin Amalie, eurer künftigen Gemahlin, in Hannover residieren sollt, wird abgelehnt. Unsere Bedingung? Ihr könntet dieses Kurfürstentum euren eigenen Staaten einverleiben. Man fürchtet mich. Gut so. Ich will gefürchtet sein. Hasst man mich drüben auf der stolzen Insel, den Hass erwidere ich. Der Prinz von Wales spielt den Seemann, weil sie dort Schiffe und nichts weiter haben. Sie haben den Welthandel und genug Geld, um jeden Minister zu bestechen, nur mich nicht. Er ist ein Captain, ich mag ihn nicht. Zwischen seiner großbritannischen Majestät und dem Kaiser, der über die seefahrenden Niederlande gebietet, wird es zum Kriege kommen. Der König von Preußen wird den Aufschlag geben. Wenn ich der König wäre, ich bin gegen beide. Viel auf einmal. Für mich gibt es nur einen möglichen Verbündeten, den König von Frankreich. Sehr wohl. Ich darf mich wundern. Er ist jung wie ich und an seinem Hof sind die schönen Geister. Er hat einen Voltaire. Und Mätressen. Und Mätressen. Der junge Herr überschätzt sich. Das macht ihn ungefährlich. In einem Zimmer des Schlosses begegnen sich der Minister Grumpko und der kaiserliche Gesandte Graf Seckendorf. Das ist dieses Haus doch verfallen. Der Plunder würde mit englischem Geld erneuert werden. Vom Wiener Hof fließt es spärlich. Reichlich genug in eure Taschen, Grumpko. Ihr könntet uns besser dienen. Glaubt ihr denn, die Gnade des rauen Herrn fiele von selbst auf euch, ohne dass meine Hand sie lenkte? Dank meiner Geschicklichkeit vergisst sogar der Kronprinz seinen persönlichen Vorteil. Das wäre, unter uns gesagt, die englische Heirat. Sie macht Preußen größer, als sogar ein Krieg es vermöchte. Und bei weitem auf die angenehmere Art. Ihr schmeichelt euch, dass ihr gegen das Interesse des Hauses Brandenburg handelt? Es verratet? Verrat ist ein ungefährlicher Ausdruck für die Kunst, den vorauszusehenden Lauf der Dinge zu ändern. Meine Instruktion an den preußischen Gesandten beim englischen Hof in St. James wollt ihr hören? Na sicher. Wir lassen Absichten des Königs von Preußen auf die hannoverschen Besitzungen durchblicken und wir beklagen, dass der Kronprinz französischer Neigung hegt. Die Antworten, die eurer Königin zugehen, werden wenig ermutigend sein. Oh, immer noch mehr als uns lieb ist. Der König allerdings sieht nur die Schwierigkeiten, die erhoben werden. Die Ehre, wenn er den Kronprinzen und die Prinzessin Wilhelmine in London anbietet, scheint ihm zu wenig gewürdigt, was ich verstehen kann. Das Herrscherpaar wäre demnach ohne Recht Übereinstimmung? Leider, leider. Wie weit mag die verschiedene Meinung gehen? So ungern ich es eingestehe, bis zu Prügel. Oh. Ihr Empfang ist der Prinzessin vorbehalten. Oh, ihr Erdeuter Freund, der Kronprinz braucht sich seinem Erzeuger nur zu zeigen. Schon hat er eine weg, in meiner Gegenwart. Dafür liebt er mich. Seht mich an, ich habe sein Vertrauen gewonnen, obwohl der König auf mich schwört. Der Staatsmann, der ihr seid, ist des Vollspielers würdig, die er wart, Grumpko. Mon compère, erinnert ihr euch an den Streich von Spa? Und ob... Heute spielen wir um Kronen und Reiche. Und ich gewinne noch immer nicht mehr als meine 10.000 Taler jährlich vom Kaiser. Und habt Schulden, genau wie der Kronprinz. Und wie die Königin. Ihr seid unersättlich, Grumpko. Bedenkt, dass ich allein die englischen Heiraten verhindere. Ich tue mein Bestes. Eine Stimme? Jemand ist beim König. Ich höre Frau von Rahmen, die Ehrendame der Königin. Aber ihr solltet sie gekauft haben, Grumpko. Der König wird ihr mehr bieten. Verlass es auf niemand in dieser käuflichen Welt. Den Beutel gab ich euch eine Minute zu früh. Ohne Umschweife. Was weiß sie? Ist auch gewiss nicht Herr von Grumpko in der Nähe. Majestät, er ist imstande, mich umzubringen, wenn ich rede. Scher sie sich um den Dienst ihres Königs. Der Grumpko bezahlt ihr nicht, aber ich. Ich bin eine Edeldame. Ich rühme mich meiner 24 Ahnen. Mehr Ahnen als ich? Für jeden kriegt sie einen Dukaten. Und jetzt das Maul auf. Oder setzt was. Ein königliches Wort. Ich hätte meine Pflicht unentgeltlich erfüllt. Aus bloßer Liebe. Der Kronprinz. Der Kronprinz? Hat das Bildnis der Prinzessin Wilhelmine nach England geschickt. Der Prinz von Wales trägt es mit sich umher. Sie lügt. Drüben glauben sie, die Prinzessin sei bucklig. Der Prinz von Wales glaubt es so wenig, dass er sich rasend verliebt hat. In ein Bild? Das wäre doch närrisch. Was sonst sind die Männer? Weiter. Zwei Dukaten pro Ahne. Der Preis ist mäßig. Der Prinz von Wales wird die Flucht ergreifen. Wohin? Hierher, unter euren Schutz. Wer ist nun verrückt geworden? Bin ich's? Tragt die Freude mit eurer bekannten Seelengröße. Was? Niederträchtige Intrigantin, freuen soll ich mich. Der König von England wird sagen, dass ich den Prinzen entführt habe. Sein Parlament wird nach Rache schreien. Der Lärm, den eine freie Nation macht, erlaubt dem Monarchen kein Besinnen. Er stürzt sich aus Furcht vor der freien Nation in den Krieg. Vom Fleck weg! Hole sie mir den Kronprinzen! Meine 48 Dukaten, Majestät. Hinaus! Oder ich erdrossele ihr. Jack immer. Ich gewinne die Partie in dem Augenblick, da niemand es denkt. Ihr verspekuliert euch. Gegen das erbitterte England bleibt ihm nur das Bündnis mit dem Kaiser. Das Bündnis, vielleicht. Aber ohne Krieg. Wir führen nicht Krieg. Wollt ihr wissen, warum, Seckendorf? Na? Weil die Diplomatie so lange Geld einbringt, als der Krieg droht. Und nicht mehr, wenn er ausbricht. Da wäre ich nun im Mist. Kann man sagen. Und wer ist mir vor den Wagen gefahren? Wieder der verdammte Flegel von Kronprinz, ein Schwächling. Liest Bücher. Ist nach Weibern verrückt. Und wagt es mit keiner. 100 Dukaten dem Ersten, der mir meldet, dass er verreckt ist und aufgehört hat, meinem Preußen zu schaden. Euer Majestät geruht mich gnädigst hier zu kommandieren. Wer sagt ihm, dass ich gnädig bin? Lass er sich ansehen. Ich will wissen, was er eigentlich vorstellt. Einen Kalbskopf! Oder vielmehr einen Fuchs? Siehe, ich hatte Fechtstunden. Was tut er auf der Welt? Ob er lebt oder nicht? Mein Preußen ignoriert ihn. Gerechter König, die Väter richten die Söhne. Beide aber erwartet ein höheres Gericht. Vor dem Thron Gottes, Amen. Aber wenn es sein Wille ist, kommst du vor mir hin. Die Versuchung naht mir, freiwillig in Gottes Arm zurückzukehren, da ich meinem König so sehr missfall. Droh er mir! Kniefällig bitt ich euch, den grausamen Hass fallen zu lassen. Außer unbewussten Vergehen habe ich mir keine vorzuwerfen. Unbewusst hat er dem Prinzen von Wales das Bild geschickt. Schreckliches Verhängnis. Öffne er sein Herz oder seine Rechte auf den Thron, lass ich ihn verlustig erklären. Geht das ohne die Erlaubnis des Kaisers? Steht Eure Majestät so gut mit ihm? Barmherziger Gott! Strafe mich nicht zu hart mit diesem Nichtswürdigen! Erweist mir die Gnade, die ihr für euch erfleht. Gott hält von uns allen wenig. Nieder mit ihm! Er soll mir den Staub von den Stiefeln küssen! Der tut es. Die Rahmen mit ihren 24 Ahnen war sich zu gut. Die also. Auf! Stramm gestanden! Er hat dem Wales das Bild geschickt. Das war ein Stück Arbeit, bis der verstockte Bursche sich zur Wahrheit bequemt. Halten zu Gnaden. Mein Grund ist, dass der Würfel fallen muss. Für England oder für den Kaiser. Ich liebe keinen der zwei. Ich auch nicht. Entscheide sich der Teufel. So hat er denn entschieden. Der Captain wird fliehen zu uns. Und ich bekomme Krieg. Eine so große Armee wie die eure kann nicht immer Gewehr bei Fuß stehen. Er will mir die Liebe meiner Armee stehlen. Meinen Offizieren schnelles Avancement und Ruhm im Krieg versprechen. Das soll doch das Donnerwetter. Eure Offiziere achte ich höher als ihr meint. Ich bin selbst einer und kenne meine Würde. Hinaus! England gegen mich aufhetzen. Meine Armee mir abspenstig machen. Und ich lass ihn gehen. Die verdienten Prügel sind unterblieben. Begreife es, wer kann. Absalom, der seinem Vater das Herz der Männer Israels stahl. Absalom verfing sich mit den Haaren im Baum. Eversmann! Majestät befiehlt? Nach Berlin! Allesamt! Sofort! Wird nicht gehen. An eurer Kutsche ist ein Rad gebrochen. Unsinn, Eversmann! Er will sagen, sein Mittagessen wartet. Meines auch. Ungegessen reisen ist unbekömmlich. In eure Tabagie heute Abend kommt ihr immer noch. Aber allein will ich essen! Der Kronprinz hat sich schlecht aufgeführt. Seine Schwester auch. Mit der Königin bin ich unzufrieden. Jeder soll für sich allein essen. Und nicht zu gut. Ha! Bedien er sie nur, wie er es versteht! Friedrich bei seiner Schwester Wilhelmine. Sie ist die einzige am preußischen Hof, der er sich rückhaltlos anvertrauen darf. Es war entsetzlich. Hat er mich geschlagen? Diesmal nicht. Aber lange dulde ich es nicht mehr. Wir müssen. Heute habe ich's überstanden. Unglückliche Prinzessin. Eure Qualen sollen enden. Erfahrt denn, dass der Prinz von Wales hierher unterwegs ist und euch heiraten wird. Gegen den Willen seines königlichen Vaters? Das tut kein Prinz. Denkt, was ihr selber tätet. Ich? Zu wem soll ich flüchten? Hasenfuß, der ich bin. Ohne zuverlässige Freunde, umgeben von Spionen. So will es unser Schicksal. Ihr habt nur mich. Ich habe, um daran zu ruhen, nichts als das Herz des geliebten Bruders. Unaussprechliche Zärtlichkeit. Sensibilité. Jamais satisfait. Ich werde sterben, ohne die Liebe je kennengelernt zu haben. Lass mich, ihr macht mir Angst. Verzeiht meine Verzweiflung. Sie allein verwirrte mich. Ich bete euch an. Nie werde ich vergessen, dass ich euch gehöre. Euch ganz allein. Ich will, dass ihr groß werdet. Komme, was da mag. Dann werde ich glücklich gewesen sein. Unvergessliche Stunde, die nie wiederkehrt. Aber wir müssen uns trennen. Qu'est-ce qui vous prend? Ihr meint doch nicht im Ernst. Ich heirate an einen glänzenden und sittenlosen Hof, der mich demütigen wird. Königin von England. Ich bin nicht ehrgeizig. Die Ehre ist für den Hof von St. James. Ihr, mein einziger Freund, werdet mich der Politik nicht opfern. Wir opfern nie. Wir nehmen. Dort drüben bildet man sich ein, die Verbindung unserer Häuser werde aus Preußen eine britische Provinz machen. Am Ende verwandeln wir England in eine preußische. Euer weitblickender Geist. Mir schwindelt. Was, Mann? Was fällt ihm ein? Will er wohl ehrerbietig servieren? Und nicht hier! Befehl seiner Majestät. Jeder ist hübsch für sich. Daraus wird nichts. Nehmt alles wieder mit. Dachte mir schon. Die Prinzessin hungert lieber. Sollen denn in Gottes Namen beide Hoheiten dieselbe Schüssel haben? Die Suppe ist trübes Wasser, kein Fettauge oben. Ach doch, seht nur gut hin. Die Majestät hat höchst selbst hineingespuckt. Damit wagt er sich her? Kerl! Ja. Den Schuft werde ich noch Dreck schlucken lassen. Nichts als Knochen! Und schlecht riechen tun sie. Hoheiten. Arme Schwester. Und eben wollten wir uns noch Kronen teilen. Das Berliner Schloss. In dem reich ausgestatteten silbernen Kabinett hat die Königin ihre Parteigänger um sich versammelt. Sie hält Zirkel. Befiehlt Majestät die Whistpartie? Später! Oder ein Pfänderspiel? Ja. Wir stellen Schäferinnen und Schäfer vor. Nein! Ihr erhieltet gute Botschaft aus England, Majestät? In der Tat, Kameke. Euer Scharfsinn. Er fällt mir nicht erst heute auf. Die Freude sprengt mir das Herz, meine Freunde. Der Prinz von Wales ist wirklich unterwegs zu uns. Und nicht auf der Flucht, im Einverständnis mit seinem königlichen Vater. Und das Parlament? Doch drüben reden sogar die Minister mit, sagt man. Und das Parlament ist stärker als die Mätresse des Königs. Pardon, das traf meine Frau. Ich jedenfalls bin glücklich, dass meine Gegner betrogen sind. Je mehr Betrogene, umso besser. Und jetzt befehle ich die Whistpartie. Für Schäferspiele bin ich augenblicks zu real. Wer von Bartens Leben sind Sie mein Partner? Majestät, ich bin äußerst geehrt. Unsere gnädige Königin ist zu leutselig. So wenige wir hier sind, wir sind zu viele. Ja. Liebste Schulenburg, es spielt sich besser. Die einzige Gefahr, die ich mir denken kann, ist der König und der englische Gesandte. Sie sind beide nicht hier. Wer weiß. Euer Majestät, bitte ich gehorsamst um ein Wort im Vertrauen. Sprecht nur frei weg, mein Sohn. Diese sind meine Freunde. Hoheit, dies ist die Partei der Königin. Seid ihr da sicher, Kameke, was euch betrifft? Hoheit. Der Prinz von Wales ist angehalten worden, arretiert womöglich. Der Oberste La Roche verhaftet. Ich glaube kein Wort. Ihr seid falsch berichtet. Und das Erstaunlichste, der König weiß es schon. Von mir gewiss nicht. Ich bin überrascht wie ihr. Ein Verrat ohnegleichen. Wie ist das möglich? Ist der König tatsächlich unterrichtet? Das hängt davon ab, wie Eure Majestät Ihre Vertrauten zu wählen geruht hat. Der englische Gesandte bittet Eure Majestät sehr dringend um Gehör. Tote perdu! Oh mein Gott! Das Rücksalz! Das Rücksalz! Das Rücksalz! Eine Landstraße nach Dresden. Der König und Friedrich sind unterwegs zum Kurfürsten von Sachsen und König von Polen, August, genannt der Starke. Ein Höflichkeitsbesuch, denn der reiche sächsische Hof ist dem Kaiser verbündet. Wie auch Preußen seit kurzem. Hier wäre nun Sachsen. Das berühmte Sachsen. Was denn? Aus Preußen sind wir raus? Wenn schon, Majestät. Was heißt hier, wenn schon? Ihm passiert das wohl alle Tage. Er hat Preußen verlassen. Mach er sich das klar. Die Kuh glotzt uns nach, als wär's nur eine gewöhnliche preußische. Fritz, tritt am sächsischen Hof nur nicht linkisch und verlegen auf. Der berühmte sächsische Hof? Sachsen ist in Deutschland der reichste Staat. Kurfürst August genießt europäischen Ruf. Man stellt ihn gleich nach dem Kaiser. Nein, denn dort steht Eure Majestät. Dass ich das vergessen konnte. Mon cher Papa, ich will den Sachsen das Lob des Käpt'n singen. Was? Er muss das Lob des Kaisers, muss er singen. Sie erfahren es in Wien und vermuten, dass Eure preußische Majestät noch immer so oder anders kann. Kann ich denn? Zwischen dem Käpt'n und dem Kaiser habt ihr im Rückhalt als Dritten den König von Frankreich. Seid nicht naseweiß. Der braucht mich nur, wenn er im Krieg mit England ist. Oh, königliche Weisheit, lasst Krieg sein und die Welt ist unser. Oh. Ich krieg dich hier auf die Beine. Schön ruhig, Lise. Schön ruhig. Eversmann! Was ist los? Da ist euer Eversmann. Was stellen die Leute den Jaul nicht auf die Beine? Wird's bald! Wer auch umsonst. Das Rad ist gebrochen. Jetzt haben wir die Bescherung. Ihr Lümmel, ihr verdammten Hundsfötter, ihr Tagedieber, ihr Axt, ihr verfluchten Axt. Nahe beim Tor der Hauptstadt Dresden umzukippen. Das will eine glänzende Residenz sein. Die Hand vor Augen sieht man nicht. Die Straßen kaputt, kann ich alles in Berlin haben. Ich gehe zu Fuß. Majestät, hier mein Pferd. Ich gehe zu Fuß, versteht er mich? Wie soll's haben, dass ich zu Fuß gehe? Faison donc notre entrée solennelle auf Schustersrappen. Nicht, weil ich muss, ich will. So halten die königlichen Reisenden ihren Einzug in Sachsen. Sie sind kaum untergebracht, als in dem prächtigen Haus Feuer ausbricht. Das ganze Palais ist im Nu eine Fackel. Der König wird mit großer Mühe durch das Fenster gerettet, der Kronprinz rettet sich selbst. Am nächsten Tag, im Dresdner Schloss, trifft der König von Preußen den Kurfürsten von Sachsen. Ein rundes Zimmer, das überall von Edelsteinen funkelt, marmorne Göttinnen in den Nischen, Damast, Kristall, goldenes Tafelgeschirr. Ein schöner Lüster aus Porzellan sendet ein mildes Licht. Auf den Tischen Schalen voll Rosen. Wir wünschen herzlich, dass Eure Majestät sich bei uns wohlbefinde. Ich befinde mich aber gar nicht wohl. Vielleicht liebt ihr den Karneval nicht. Ich freute mich, euch meine Hauptstadt im Glanze zu zeigen. Weltlicher Glanz vergeht. Majestät, habt ihr keinen Prediger? Gewiss sind Prediger vorhanden. Aber römische. Als König von Polen seid ihr katholisch geworden. Nicht durch Nötigung, ich will es betonen. Was täte man nicht für eine Krone? Nun habe ich meinen Pietisten zu Hause vergessen. Was soll euer Pietist? Mir geistlichen Zuspruch geben. Damit das Essen rutscht. Dummheit lacht. Und eurer zarten französischen Küche bin ich im Leibe wie benommen und im Kopf von eurem Burgunder Ungarwein Lacrimae Christi. Mein Prediger betet mir eine derbe Kost hinunter. In seiner Abwesenheit tut es eure Konstitution. Ich bin ein absoluter Fürst. Euer Pietist soll mit Einpost abgeholt werden. Beim nächsten Souper kann er schon beten. Haltet ihr vom Beten etwas? Ich nicht. Denn ich weiß, was der König gegen seine Beschwerden ins Glas bekommt. Er darf es nur nicht merken. Ein Glas geweihten Weines schlägt durch wie ein Gebet. Katholisch geweiht, Wir würden uns nicht erlauben. Eure Majestät darf ruhig trinken. Endlich schmeckt etwas wie zu Hause. Die Musik von Rameau ist nicht mein Geschmack. Die französische Tragödie geht über alles. Arien müssen italienisch sein. E servito. Brennt es bei euch? Es brennt oft bei euch. Ein Feuerwerk. Unser Volk will euch begrüßen, Majestät. Teufelsspuk, unser gehorsames, fleißiges Volk. Respektlos. Meine Untertanen laufen, wo ich komme. Seid gnädig wie wir. Es ist Karneval. Teufelsspuk. Die wären ja imstande und zünden mir mein ganzes Berlin an. Noch ein Glas geweihten Wein. Ihr führt mich in Versuchung. Mir ist so gut, Majestät, als sollten wir uns bei Zeiten zurückziehen. Seh schon, dich juckt der Karneval. Mich will er eine Klappe legen, dann geht er los. Nichts da! Das sind entsetzliche Leute. Ja. Und wann reisen sie ab? Geduld. Die Majestät des Kaisers wünscht, dass wir uns ihnen angenehmer sind. Oh, ich tue so viel ich kann. Mir bleibt eine letzte Probe auf ihre verhärteten Gemüter. Ah ja, die Frau Gräfin Oschelska. Ah. Es gibt keinen Mann, dem bei ihrem Anblick das Eis nicht vom Herzen schmolze. Sonst könnte ich dem Kaiser nicht dienen. Der Fall ist zu schwer. Geruht Eure Majestät zu hören, was der preußische Minister uns anträgt? Wem? Euch. Ja, und was? Prinzessin Wilhelmine, die Tochter des Königs. Ich? Das Mägdlein zur Ehe nehmen? Gnade, 50. Wer wäre nicht 50? Ja. Der Krumko sagt es wirklich im Auftrag seines Herrn? Lasst euch von ihrer Anmaßung nicht täuschen. Sie kommt bei Bettlern vor. Sieh, das Beste, was ihr habt, sind eure Porzellane. In Meißen besuche ich nächstens eure berühmte Manufaktur. Ihr wisst den Anblick schöner Dinge zu schätzen. Mehr noch ihren Besitz. So viel Edelgesteine als allein dies Zimmer aufweist, schüttel ich aus ganz Preußen nicht raus. Das kostbarste Juwel, das ich habe, heißt Gräfin Oschelska. Eure Tochter. Abon Antang de Salü. Mhm. Wir zeigen euch die Perle, die keinen Preis hat. Nur zu. Auch meine Majestät denkt Weltmensch. Bitte? Oh, ein goldener Schlüssel. Der muss eure Schatzkammer auftun. C'est fait. Le roi Crandales. C'est moi. Die Gräfin ist in Kostüm de Nuit. Bewahr mir Gott. Die hat ja gar nichts an. Euch ist doch wohl. Au just. Seid ihr ein Christenmensch? Ich hab eine keusche Tochter. Edelgestein. Kriegt sie nicht mit, nur Zucht und Sitte. Und die könnt ihr brauchen. Oh. Majestät, komm, ich geleite euch selbst. Wir wollen niemand zu Hilfe rufen. Komm, mein. das Kabinett, mit dunklem Marmor verkleidet und überflutet vom Licht der Wachskerzen, die vor Schilden aus spiegelndem Metall rings an den Wänden brennen. Ihr Schein und Widerschein vereinigen sich auf den glatten Formen der ruhenden Venus. Die Gräfin Orzelska liegt auf dem einzigen vorhandenen Möbel, die Beine ausgestreckt, den Oberleib mäßig erhoben. Brust und Gesicht sind nach der offenen Tür gewendet. In der Tür steht Friedrich. Fermez donc la porte. Monsieur. Enfant, reprenez vos esprits. Ihr sagt kein Wort? Ihr seid jünger, als ich euch mir vorgestellt habe. Aber ihr wusstet doch gar nichts von meiner Existenz. Wenn ich erwartet hätte, euch so gut aussehend zu finden. Ihr habt mich erwartet. Und ich glaubte, euch zu überraschen. Oh, gebt euch nicht für einen Helden aus. Man hat euch dieses Kabinett geöffnet, in das man mich zuvor eingeschlossen hat. Ich habe die Zeit damit verbracht, mich auf diese Begegnung vorzubereiten. Oh. Wer bin ich, dass ich diese Ehre verdiene? Sagt es mir, und ich werde es wissen. Ein durchreisender ausländischer Offizier. Ist mein Kostüm der Grund, weshalb ihr zurückweicht? Eure Reize sind's. Es geschieht mir zum ersten Mal. Eine Frau ganz nackt zu sehen. Ich hatte es erraten. Woran? Nun, an euren zu großen und zu glänzenden Augen. An eurem Mund, dessen Unschuld mir Angst macht. An eurer Verwirrung, an euren Tränen. Habt ihr mich auch nicht belogen? Ich habe nicht gelernt, Göttinnen anzulügen. Göttinnen verstehen es, die Menschen zu beurteilen. Ihr seid der Kronprinz. Wer sollte ich auch sonst sein? Wir haben beide Komödie gespielt. Doch ihr ärgert euch, dass ihr verlegen wart. Die Verlegenheit kleidet euch. Ihr dürft sie nicht absichtlich von euch streifen. Ihr verliert dabei. Und es gibt Großes bei euch zu gewinnen, Madame? So bin ich denn der Kronprinz und habe wirklich keine Frau gesehen, wie ich euch sehe. Sprecht weiter. Eure Stimme ist angenehm. Ihr seid die Gräfin Orzelska. Oder irre ich? Meine Geschichte ist zu bekannt, als dass ihr sie nicht kennen solltet. Der König, euer Vater, hat sie mir nicht erzählt. Und zu meinem Unglück ist sie wahr. Obgleich er sonst mit seinem Laster prahlt. Gräfin. Sehr unglücklich seht ihr aber nicht aus. Gräfin, ihr seid an Schönheit eine Göttin. Das überhebt euch der gemeinen Tugendhaftigkeit. Ach, Simon Prince, ihr denkt groß. Lassen wir die Dummheiten. Revenons à nos affaires. Ihr habt recht. Ihr verliert den Kopf. Es ist der Kurfürst. Öffnet ihm. Ich will, dass ihr ihm öffnet. Was geht da vor? So tretet doch ein, Majestät. Ah, ich sehe, der Riegel hat sich von selbst verschoben. Nehmt ihn fort. Hoheit, ich bitte. Ich bewundere euch und will euch erhören. A condition de retirer ce verrou. Schnell, wann und wo? Beim Morgengraben, im großen Garten. Ein Wagen mit verhängtem Fenster. Eure Majestät bemüht sich selbst, welche Ehre. Der Riegel widerstand euch. Ich war ungeschickt. Majestät, ich diene euch gern, aber dieser Prinz ist ein Eisberg. Er verlässt das Zimmer ungerührt. Bitte, schickt ihn fort. Ich komme von der Formera. Oh, euer Opernstern, der geht nicht jedem auf. Euch soll er aufgehen. Die Formera kann's nicht erwarten, bis sie euch für eure Begeisterung dankt. Wann? Oh, wann? Gegen Mittag. Gegen Mittag. Ich werde pünktlich sein. Welcher Eifer. Das verabredete Rendezvous mit der Gräfin Orzelska findet statt und Friedrich erreicht, was er erreichen wollte. Er ist im Gespräch an den europäischen Höfen. Friedrich erkrankt aus Sehnsucht nach der Gräfin Orzelska. Er sieht sie wieder und wird gesund. Er hat andere Abenteuer. Sein ungezügeltes Leben führt zu dem entscheidenden Konflikt mit dem Vater. Der Fluchtversuch. Friedrich wird vor der französischen Grenze verhaftet und in die Festung Küstrin gesetzt. Sein Freund Katte wird vor seinen Augen hingerichtet. Er selbst erwartet das Todesurteil für Desertion. Der König, sein Vater, begnadigt ihn nur auf Zureden des Kaisers in Wien. Jahre des Dienstes, bis der König seinem Sohn die volle Freiheit wiedergibt. Dann bezieht Friedrich sein eigenes Schloss Rheinsberg, genießt die Gesellschaft von Freunden, treibt Studien und Musik. Es ist seine glückliche Zeit. Der Rheinfeldzug gegen Frankreich. Die kaiserlichen Truppen stehen unter dem Befehl des Prinzen Eugen, den Friedrich lange bewundert hat. Er selbst darf das preußische Hilfskorps führen. Er findet Eugen gealtert und gelangt zu der Meinung, dass der preußische Drill ihm selbst und seinem Heer die Überlegenheit im Krieg mit Österreich sichern würde. Friedrich, sonst ein Philosoph und zartes Gemüt, wird hart und bedenkenlos, sobald er handelt. Der Tod des Vaters wird ihm bald Gelegenheit dazu geben. Ein Zimmer im Berliner Schloss. Der König im Rollstuhl, ein Diener, der Leibarzt. Wie lange bleibt mir? Lüg er nicht. Wenige Stunden. Mit Vergebung, Majestät. Ich will zu der Königin. Ihre Majestät kommt selbst, ihr dürft nicht aus dem Zimmer. Nicht dürfen. Ich, mit wenigen Stunden vor mir, darf mich totsaufen. Versteht er? Morden. Versteht er? Zu Befehl. Im Morden reicht's nicht mehr. Zur Königin wird's bald meinen Stock. Ihr werdet sie erschrecken. Die Königin ist froh, dass sie endlich schläft. Nach dieser Nacht. Ich muss sie wecken. Wie lange habe ich noch? Um so viel weniger, da ihr euch anstrengen wollt. Bringt mich nicht um meine Augenblicke. Plötzlich sind es Augenblicke. Ihr hattet mir das Leben versprochen. Macht euch die Entscheidung Gottes jetzt klein wie mich. Ich war nie groß. Es ist nicht wahr, Sir. Ihr seid es nicht. Vorhin war ich drin. Wie könntet ihr jetzt umherfahren? Vergib mir all unsere Divergenzen und die Sentimenten. Mein Viehchen. Ich hatte die Schuld. Ja, ich mit meinem Misstrauen und meinem Zorn. Die englischen Heiraten haben unsere Ehe verbittert. Wo wir uns doch immer liebten. Sprich doch nicht. Du verlierst den Atem. Oft wusste ich mich böse. Du bist der beste Vater und ein rechter Mensch. Ihr fürchtet es mich. Ihr alle hattet Angst anstatt Vertrauen. Das war meine Schuld. Allein meine. Ihr allesamt habt gegen euren König intrigiert. Aber darf es denn vorkommen, dass der Kaiser einem souveränen Herrscher verbieten muss, seinen Kronprinzen zu töten? Dennoch fühle ich, wenn ich nun sterbe, in die Hölle komme ich nicht. Schickt er denn Könige zur Hölle? Oh, Majestät, ihr müsst euren Sohn sehen. Woran denke ich denn sonst? Es wird euch schwer. Aber anders als du meinst. Ich selbst kann mit ihm nicht mehr warm werden. Er wirft uns vor, dass er das Schafott gestreift hat. Halt's Maul! In deinen Armen sollte ich wohl den Geist aufgeben. Ist nicht. Alle schon da. Anhalt. Grumko, meine Minister, Obersten, Generäle, alle schon hier, bei dem Nachfolger, seid ihr so eilig? Ich habe noch diese Stunde. Kann Abschiedsvisiten machen. Aber das tut man nicht, Majestät. Ihr gehört nach Recht und Schicklichkeit in euer Sterbebett. Weiß ich, Anhalt. Nur habe ich Geschäfte bis in diese letzte Viertelstunde. Ich will meinem Sohn und Erben die Macht übergeben, indes ich noch lebe. Nachher. Nachher werden Sie Ihren Herrn kennen. Sie sollen mit Ihren Unterschriften beglaubigen, dass Sie ihn kennen. Grumko, schreibt. Alle unterzeichnen, dass Sie meinem einzigen Erben die Treue halten. Mit und ohne Schwur. Ihm und Haus Brandenburg, solange es ein Preußen gibt. In diesem selben Augenblick tritt seine königliche Hoheit, Kronprinz Friedrich, in die volle königliche Macht. Weiland, die Majestät des Vorgängers, seines hohen Herrn Vaters Friedrich Wilhelms I., überträgt in seiner letzten Lebensstunde die Herrschaft auf Friedrich II., König von Preußen, des zum Zeugen und als feierlicher Eid, dass sie dem einzigen Erben des Thrones unverbrüchliche Treue halten werden. Ihr Herr, eure Unterschriften. Zuerst ich. Das Werkzeug eurer Armee hinterlasst ihr mir. Jetzt habe ich für dich nichts mehr, nur Worte. Habe sie aufgespart. Bis in meine letzte Stunde. Vielleicht, da es die letzte war, tu tust du nicht von allem das Gegenteil. Ich gehorche. Solange ich da bin. Aber du hast mein Ende nie erwarten können. Mauvais tête que tu es. Unverbesserlicher Querkopf. Sire, euer Sohn wird euch Ehre machen. Du hast es nötig, Frau. Glaubst du denn, was du sagst? Ich will mit Fritze alleine sein. Lass es gut sein. Du konntest mir opponieren. Das wirst du nur nicht mehr dürfen. Dein Sohn wird gehandelt haben, ehe dass du seine Entschlüsse kennst. Ich habe für dich meinen Segen. Bald kehre ich in mein Nichts zurück. Was muss ich hören, Majestät, in euer Nichts? Zu Gott kehrt ihr heim. Ich meine es, wie ich meinen soll. Die traurige Geschichte von Friedrich dem Großen. Nach einem Romanfragment von Heinrich Mann, für den Funk eingerichtet von Barbara Plensart. Die Personen und ihre Darsteller: Friedrich Wilhelm I., König von Preußen, Jürgen Holz. Die Königin Sophie Dorothee, Gudrun Ritter. Friedrich der Kronprinz, Henry Hübchen. Prinzessin Wilhelmine, Simone von Sklinitzky. Minister Grumko, Horst Hiemer. Leopold, Fürst von Anhalt-Dessau, Hans Teuscher. Seckendorf, Gesandter des deutschen Kaisers in Wien, Edzard Hausmann. Kurfürst August von Sachsen, Wolfgang Dehler, Gräfin Orzelska, Angelika Domröse. In weiteren Rollen hörten Sie Ursula Stark, Ingrid Krempel, Elfriede Neh, Birgit Frohrieb, Wolf-Dieter Panse, Michael Christian, Joachim Siebenschuh, Fritz Decho, Jürgen Gosch, Karl-Hermann Risse, Wolfgang Brunecker, Bodo Krämer und viele andere. Der Sprecher war Herwart Grosse. Musik Georg Katzer, Dramaturgie Karin Ney. Schnitt Monika Buhlei, Ton Jutta Kaiser, Regieassistenz Ingrid Krempel, Regie Barbara Plensart.